Lässt man nun seinen Blick auf dem geschilderten Wirrwarr der widerstrebenden religiösen und damit auch politischen Interessen im deutschen Volke zu Beginn des 14. Jahrhunderts ruhen, so sieht man leicht ein, dass die Einigung über einen Königskandidaten eine schwierige, ja fast unmögliche Sache war. Und doch wurde Heinrich der VII. Einstimmig gewählt. Noch einmal, wie ist das zu erklären? Ganz einfach durch die psychologische Tatsache, dass oft bei Interessenwiderstreit ein neutraler, über den Parteien stehender Kandidat als die glücklichste Lösung erscheint. Diese neutrale Lösung nun ist mit der Wahl Heinrichs des VII. Versucht worden. Dass jedoch als neutraler Kandidat ausgerechnet Heinrich von Luxemburg in die Wahlarena geschoben wurde, dieser Vorgang ist Frankreichs Werk, richtiger gesagt ist das Werk des ersten französischen Nationalpapstes Clemens. Die Neutralität aber brachte Heinrich durch seine Eigenschaft mit, kein ganzer Deutscher, sondern mindestens drei Viertel Franzose zu sein. Die soeben konstituierte französische Nationalkirche schaltete sich in die europäische Politik ein, das ist die Signatur des anbrechenden 14. Jahrhunderts, das ist von nun an ein volles Jahrhundert lang die geheimnisvolle letzte Grundursache aller dogmatisch-kirchlichen und politischen Ereignisse in Europa und nicht zum wenigsten in Deutschland und Italien. Selbstverständlich wollte auch die Nationalkirche Frankreichs eigentlich mit weltlicher Politik nichts zu schaffen haben. Selbstverständlich war es auch eigentlich die ganze Sorge Clemens und seiner französischen Nationalhierarchie, die Seelen selbstverständlich im französischen Vaterlande auf die Seligkeit vorzubereiten, wie alle Kirchenleute beteuern und versichern, so wollte auch Clemens eigentlich nur den göttlichen dogmatischen Auftrag an die Seelen ausführen, indem er überall den göttlichen Willen, das Dogma, sein Dogma, die gebührende Geltung verschaffte. Gewiss, eigentlich war es die Mission der Nationalkirche Frankreichs, in aller Welt das Dogma, ihr Dogma, durchzusetzen und das selbstverständlich eigentlich nur mit geistlichen und geistigen Waffen. Was aber, wenn sich herausstellt, dass das mit tausend Zweifeln beladene Dogma mit den beiden Autoritätskrücken des Geistes, der Theologie und der Philosophie nur mühsam eine kleine Wegstrecke dahin wanken kann, dann ergeht die göttliche Aufforderung an den weltlichen Arm, dem Dogma seine Bahn zu bereiten. Und wir haben es erfahren. In Frankreich erfüllte die weltliche Macht den Auftrag Gottes, der Kirche, seinem Dogma zum Siege zu verhelfen, bereitwilligst. Die französische Nationalkirche schaltete sich in die weltliche Politik Europas ein. Aus dieser Tatsache ist der folgende absonderliche Plan zu erklären. Der französische König Philipp der Schöne stellt an die deutschen Kurfürsten das Ansinnen, die erledigte deutsche Königskrone seinem Bruder, dem Franzosen Karl von Valois, aufs Haupt zu setzen. Ein sehr wunderliches Ansinnen, für wahr. Dieser französische Plan ist bisher von den Historikern immer unter dem weltlichen Aspekt begutachtet worden, unter der Annahme, dass ihm profan-politische Expansionsgelüste Philipps des IV. Zugrunde lägen. Nun weist selbstverständlich der französische Plan auch eine eminent profan-politische Seite auf. Nur fragt es sich, handelt es sich um genuine weltliche Politik oder war das weltlich-politische nur die äußere Erscheinung einer ganz anders gearteten inneren Wirklichkeit? War die Politik Philipps bloß ein Vorwand, ein Vorspann? War es vielleicht so, dass zwar der König handelte, ein anderer für ihn dachte und seine Schritte leitete? Dieser andere könnte dann nur der Papst Clemens gewesen sein. Es lässt sich nicht vermeiden, im Vorbeigehen einen Blick auf das gegenseitige Verhältnis des französischen Königs und des französischen Papstes zu werfen. Wer von den beiden war der starke Mann, der da bestimmte, was geschehen sollte? Die Historiker sind sich darüber einig, dass König Philipp der überlegene Staatsmann war, der es schlau verstand, seinen ergebenen, nicht sehr willensstarken Papst für seine politischen Vorteile einzuspannen. Philipp dachte und Clemens musste, ob zwar widerstrebend, gemäß den königlichen Direktiven handeln. So sehen die Historiker bis heute die Sachlage und berufen sich dafür auf die Quellen. Nun ist jedoch die Sachlage von den gefälschten Quellen tendenziös verschleiert, besser gesagt, sie ist auf den Kopf gestellt. In Wahrheit war Philipp IV. Der Diener seines Herrn, des Papstes Clemens. Oder noch zutreffender ausgedrückt, Philipp war das Werkzeug der geeinigten französischen Nationalhierarchie, deren Repräsentant der Papst lediglich darstellte. Was die Geschichtsforscher verleitet hat, König Philipp für den starken, bestimmten Mann zu halten, ist unter anderem seine führende Rolle im Templerprozess. Aber wir wissen, dass dieser Templerprozess, wie ihn die Quellen schildern, ein Gewirr von Wahrheit und Dichtung ist und dass bei dem historischen Vorgang, der als echter Kern dem angeblichen Templerprozess zugrunde liegt, die Vernichtung der der Nationalkirche widerstrebenden Ketzer die Hierarchie Urheber und Führer spielte. Der französische König hat sich im angeblichen Templerprozess nur als der weltliche Arm der Kirche betätigt. Nicht der König hat den Universalpapst zum Einschreiten gegen einen verderbten Orden gedrängt, sondern der Nationalpapst, also die Hierarchie, hat den König zum Vorgehen gegen die Ketzer aufgefordert und ihn auch weiterhin als Büttel seiner Interessen zu benutzen verstanden. Um über das Verhältnis Clemens-Philipp ins Reine zu kommen, beachte man doch auch einmal folgende in den Quellen gehandhabte Taktik. Immer nur dann lässt sich der angeblich so willensschwache Papst von dem König drücken, drängen und zu etwas zwingen, wenn es vor der Nachwelt gut und höchst angebracht ist, dass er als der Gezwungene erscheint. Immer nur dann, wenn es des guten Nachrufes wegen vorteilhaft ist, die Schuld für eine heikle Tat auf einen anderen zu wälzen, stellt die Überlieferung Papst Clemens als den bedauernswerten Mann hin, der vom König zu solcher bösen Tat gezwungen sei. So zum Beispiel im sogenannten Templerprozess und später, als der arme Clemens wider Willen Kaiser Heinrich VII. Fallen lassen musste, da im Auftrage des Königs seine drei Söhne und andere hochgestellte Persönlichkeiten beim Papste einen direkten Erpressungsversuch unternahmen. In solchen heiklen Fällen lässt sich, in der Überlieferung allerdings nur, Clemens immer von Philipp IV. Zwingen. Aber merkwürdig, niemals gelingt es Philipp, den Papst zu etwas zu zwingen, was dieser nicht selbst gern wollte, was etwa gegen das Interesse der Kirche gewesen wäre.